Einladen und begrüßen möchten wir Sie heute Abend zu Galileo Galilei, einem Hörspiel nach dem berühmten Theaterstück von Bertolt Brecht. Aus Anlass des 450. Geburtstages des italienischen Mathematikers, Physikers und Astronomen Galileo Galilei möchten wir Ihnen dieses rundfunkhistorische Porträt noch einmal vorstellen. Das Hörspiel wurde mit prominenter Besetzung am 19. Dezember 1947 beim damaligen NWDR in Hamburg ausgestrahlt. Also beinahe 8 Jahre vor der ersten Bühnenaufführung des Stückes in Deutschland. Es war ein Hörspiel, das es aus Sicht Bertolt Brechts allerdings gar nicht geben durfte. Denn zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hatte der Dramatiker sein Stück in den USA bereits komplett umgeschrieben. 1938 im dänischen Exil war die erste Version des später unter dem Titel »Leben des Galilei« veröffentlichten Dramas entstanden. Darin erscheint der 1564 in Pisa geborene Astronom als ein revolutionärer Vertreter eines neuen wissenschaftlichen Zeitalters. Er hatte mit seinem Fernrohr den unwiderlegbaren Beweis erbracht, dass die Erde nicht Mittelpunkt unserer Welt ist. Eine Erkenntnis, die das alte ptolemäische Weltbild erschütterte. Sie stellte den Herrschaftsanspruch der Kirche und Mächtigen in Frage. Dass Galilei unter dem Druck der Inquisition öffentlich seine Lehren widerruft, interpretierte der Dramatiker Bert Brecht als schlaue List, der Obrigkeit oder einer Diktatur zu widerstehen. Nach dem Abwurf der Atombombe von Hiroshima 1945 ist der Widerruf des Gelehrten für Brecht allerdings keine List mehr, sondern ein Verbrechen. Er muss, so Brecht wörtlich, als Erbsünde der modernen Naturwissenschaft betrachtet werden. Das daraufhin veränderte Galileo-Stück kam kurz vor der Ausstrahlung unseres Hörspiels in den USA auf die Bühne. Der Verdienst der frühen Hörspielfassung war es, das deutsche Nachkriegspublikum zum ersten Mal mit der bis heute brisanten Thematik des Stückes bekannt zu machen.